Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt der Himmel sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu. Der Apostel Christi kommt, der Propheten große Menge, schickt zu deinem Thron empor neue Lob und Dankgesänge, der Blutzeugen große Schar, lobt und preist dich immer da. Auf dem ganzen Erdenkreis loben große und auch kleine, dir Gott Vater, dir zum Preis singt die heilige Gemeinde. Sie ehrt auch auf seinem Thron deinen eingeborenen Sohn. Steh, Herr, deinen Kindern bei, welche dich in Demut bitten, die dein Blut dort machte frei, da du für uns hast gelitten, nimm uns nach vollbrachtem Leid.